Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Herr Kollege Sommer von den Piraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Der jetzt vorliegende Haushalt beinhaltet im Einzelplan 11 leider zu wenig Initiative, Elemente und Impulse. Dabei wäre es gerade jetzt wichtig, gegen die Erosion der typischen Beschäftigungsverhältnisse vorzugehen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht nicht nur immer weiter auseinander, sondern auch immer schneller. Die sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse, Aufstocker, Minijobs, aber auch schlecht bezahlte Leiharbeit, verdrängen nach und nach die normalen Arbeitsverhältnisse, die zu einem selbstbestimmten Leben taugen. Diese atypischen Beschäftigungsverhältnisse dürfen nicht länger durch Vorteile bei Besteuerung und Sozialabgaben gefördert werden. Hier muss die Landesregierung auch im Bundesrat initiativ werden. Wenn wir es ernst meinen und Politik für Menschen in diesem Lande machen wollen, müssen wir diese Rahmenbedingungen ändern. Aber auch hier auf Landesebene brauchen wir viel mehr Initiativen, als das bisher geschehen und geplant ist. Wir benötigen zum Beispiel erheblich mehr Möglichkeiten zur Qualifizierung. Lebenslanges Lernen und berufliche Weiterbildung darf nicht nur eine Forderung der Politik bleiben, Politik muss auch die entsprechenden Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für die Menschen in diesem Land schaffen. Denn nur mit qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern können wir im internationalen Wettbewerb bestehen. Für diese und weitere Initiativen steht die Piratenfraktion gerne zur Beratung und Umsetzung zur Verfügung. Wir wollen schließlich nicht in dem althergebrachten Scheuklappendenken fahren, dafür gibt es andere Parteien. Wir Piraten wollen und werden weiterhin politische Lösungen erarbeiten und zur Übernahme anbieten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die Landesregierung hat jetzt Herr Minister Schneider das Wort. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.